Mein Name ist Viktor Jesenitschnik. Ich bin noch im Krieg geboren, in 1946. Und die ersten 10 Jahre habe ich in Baracken gelaben, wo wahrscheinlich militärisch gemacht. Hat dann noch 10 Jahre, hat mein Vater die Grüne Karte bekommen. Hat dann scheinbar zurück auf New York oder auf New York gegangen und ein neues Leben umgeheben. Mein Vater hat sich aufgearbeitet, erste 10 Jahre da. Erst gearbeitet, die Mütter, wir auch die Püren haben nachgearbeitet. 3, 4 Jahre hat er ein Haus gekauft und das Leben ist weitergegangen. Aber die zurückkommen in Rinnen, wo wir umgeheben haben. Und mein Heim habe leicht und scherberisch geredet, mein Großmutter hat mit uns gelaben. So, ich leicht und scherberisch im Haus gemacht. Aber das hat sich nur schnell verändern, weil nur ist meistens, meine Kinder reden Englisch. Meine Kinder sind über ganz Amerika, wenn ich in Arizona, oben in den Bergen, in den Catskill Mountains und scheint überall. So, dein Spruch wird ziemlich behend weg sein. Ich bin wahrscheinlich der Letzte in unserer Familie, wo ich nicht gut Schäberisch reden kann. So, Barak Schirm ist nicht weiter Barak gehen. Aber außer der Anfang und der Ende. Dankeschön.